Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. So, liebe Leute. Kleine Panne am ersten Tag. Das ist aber dumm. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt wünsche ich euch erstmal von Herzen ein gutes neues Jahr. Ein schönes, ein hervorragendes neues Jahr für euch. Mit viel tollen und schönen Lebensmomenten. Und ja, dieses Jahr ist jetzt auch das letzte Domian-Jahr. Die letzte Domian-Sendung wird stattfinden am 16. Dezember 2016. Für mich ist das noch ziemlich irreal und ich denke da noch gar nicht so viel darüber nach. Ich denke an jetzt, an heute und freue mich sehr, dass es nun wieder nach der Weihnachtspause losgeht. Und es geht los mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Runde. Und das heißt ja, dass ihr euch melden könnt zu jedem Thema, das euch interessiert. Es ist ja viel passiert in den letzten Wochen, vor allen Dingen hier in Köln, in meiner Stadt, in der Stadt des WDR. Und darüber können wir natürlich auch reden. Und ich würde explizit sehr gerne mit jemandem sprechen, mit einer Frau, die das live miterlebt hat auf der Domplatte oder vor dem Dom, mit Zeugen, die gesehen haben, was da passiert ist. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist der Benedikt und der Benedikt ist 27. Guten Morgen, Benedikt. Guten Morgen und ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Auch ein gutes neues Jahr an dich, Domian, und alle Zuhörer. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich hoffe, die Aufregung wird sich noch legen. Ich rufe auch direkt wegen dem eben angesprochenen Thema an. Ja. Köln und die Übergriffe. Zwar nicht direkt als Kölner und auch nicht direkt betroffen, aber ursprünglich aus Stuttgart, wo es ja auch zu den Übergriffen kam. Ja, das hat mich natürlich geschockt, auch als Mann natürlich, selbstverständlich, wie wahrscheinlich so ziemlich alle. Und wo ich aber gedacht habe, jetzt muss ich unbedingt anrufen, beziehungsweise was mich noch viel mehr, oder ja, ich will es nicht abwägen, aber was mich auch richtig geschockt hat, waren jetzt die allerneuesten Nachrichten, dass jetzt dieser Mob der Lynchenden und auf Selbstjustiz rufenden Leute durch Köln zieht, Ausländer oder Asylbewerber generell unter allgemeinen Verdacht stellt und sich da ja jetzt schon teilweise gerecht hat und gegenüber Asylbewerbern, die eventuell nie was verbrochen haben, gewalttätig wird. Ja, es geht. Und ja, dieses Thema würde ich ganz gerne einfach mal reden, weil es mir echt auf der Seele brennt. Ich viel mich mit dem Thema schon beschäftigt hatte. Ja. Und ja. Wie kam es, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast? Allgemein habe ich mich erstmal sehr viel mit der deutschen Asylpolitik und Asylbewerbern beschäftigt, da ich am Ende meines Bachelorstudienganges einen Nebenjob angenommen hatte und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe in einer sogenannten Gemeinschaftsunterkunft, also das, was allgemein als Asylunterkunft bezeichnet wird, was auch wirklich damals in Baden-Württemberg sehr gut organisiert war. Ich war einer von drei Lehrern. In der Zeit wurden auch in Baden-Württemberg einige Gesetze gelockert, die den Asylbewerbern etwas mehr Freiheit beschafften. Wann genau war das? Das war ungefähr bis, also die letzten 1,5 Jahre bis Herbst oder Sommer, Herbst 2012. Also schon bevor die ganze große Debatte aufkam. Okay, okay. Genau, aber dadurch hatte ich so ein bisschen auch schon den Hintergrund. Das heißt, du hast viel direkten Kontakt mit Asylbewerbern gehabt? Genau, und ja, mit manchen habe ich auch bis heute noch Kontakt. Also gerade die Syrien-Krise dauert ja leider Gottes doch schon sehr viel länger an. Und damals war schon in aller Munde ein Waffenstillstand, der dann natürlich nach einer Woche wieder gebrochen wurde. Auf einen Schlag wurden noch ziemlich viele Asylbewerber aus Syrien die Aufenthaltsgenehmigung bewilligt. Mit einem, der wohnt jetzt in der Nähe meiner Eltern, in meiner Heimatstadt, mit dem habe ich noch bis heute Kontakt. Mit einem anderen Kurden aus der Türkei und seiner Familie ebenfalls. Ja, okay, also, so, das heißt, ja. du hast mit vielen Leuten Kontakt gehabt, du hast mit vielen netten und anständigen Leuten Kontakt gehabt. Jetzt ist etwas ganz Schlimmes in Köln passiert. Mutmaßlich, die mutmaßlichen Täter sind benannt. Es sind Asylsuchende, Nordafrikaner, Araber, und so weiter. Das ist mittlerweile unbestritten, das wird überall dokumentiert. Genau. Was sagst du dazu? ist natürlich schrecklich, allgemein. Also ich will es nicht verharmlosen oder sonst wie irgendwie mindern. Es ist auf jeden Fall schrecklich, was da passiert ist. Es ist natürlich jetzt vielerlei Probleme, die damit reinspielen. Also ich denke, zum einen wollte ich auch sagen, dass diese ganze Sexismusdebatte, die jetzt hier aufkommt, nicht das erste Mal geführt wird in Deutschland. Zum Beispiel dieser Aufschrei, Twitter-Hashtag ging ja vor eineinhalb Jahren schon mal durch die Medien. Ja. Und da hatten auch sehr viele Frauen, auch von Deutschen und am Arbeitsplatz, davon berichtet, wie sie eben belästigt werden oder zumindest sexuelle Anspielungen ausgesetzt sind. Okay, lassen wir mal jetzt bei der aktuellen Situation in Köln bleiben. Lass mich vielleicht dann noch eine konkretere Frage stellen. Findest du denn, dass diese Debatte, die wir jetzt führen, letztendlich überfällig war, dass man das nämlich benennt, dass wir eben auch Gäste bekommen, mit denen wir vielleicht nicht so zufrieden sind oder die auch uns große Probleme machen können? Es ist auf jeden Fall nötig, sich darüber zu unterhalten, beziehungsweise überhaupt sich darüber zu unterhalten, wie die Justiz auch besser da zusammenarbeiten kann, weil theoretisch ist ja möglich, gerade gewalttätige Menschen oder Asylsuchende abzuschieben. Ja, so einfach ist das alles nicht. Ja, aber es ist theoretisch möglich, aber eben in der Praxis leider nicht so einfach. Und ich denke, da liegt auch schon teilweise der Hund begraben, dass eben das Ganze, zum einen, dass die stärker bestraft werden müssen. Ich denke, das ist mit eins der drei großen Probleme, dass die einfach keine Angst vor Konsequenzen hatten. Das heißt, du bist auch dafür, dass man härter bestraft und dass man schneller abschiebt. Ja, eindeutig. Also ich denke... Ich hatte das gerade ja schon angedeutet, du hast ja viele persönliche Kontakte knüpfen können. Mhm. Hat dich das überrascht, dass so etwas passiert? Das hat mich schockiert und... es hat mich... Du warst ja mit der Mentalität von vielen Menschen, bist du ja vertraut. Genau, aber letztendlich, die Menschen sind so unterschiedlich und ich denke, solche Sexualdelikte oder ähnliche Übergriffe gibt es auch über alle Kulturen hinweg. Also es gibt sowohl im Islam als auch im Christentum sowas, sage ich jetzt mal, ich jetzt als Christ, wie die 10 Gebote dass sowas nicht in Ordnung ist. Und ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, also es ist schon ein anderes Patriarchismus in den Ländern, nordafrikanischen Ländern, und die Frau hat da noch einen ganz anderen Stellenwert. Trotzdem ist auch nachweisbar, dass jetzt von integrierten Ausländern, auch aus eben diesen Ländern, die Denkweisen sich über die Jahre hinweg ändern. Also es gab da Umfragen, zum Beispiel, wenn es eine Frau einen Mann betrügt, ob sie dann geschlagen werden darf. Und wo da noch vor 10, 15 Jahren viel mehr zugestimmt hatten, ändert sich da auch langsam die Sichtweise. Ich denke, durch Integration, was ja eine Sache ist, die in Deutschland sehr oft Was bedeutet denn Integration? Was sollte man denn machen? Eben vieles, also ganz kurz erstmal gesagt, pauschal gesagt, vieles anders, als man damals mit diesen Gastarbeitern aus der Türkei in Italien gemacht hatte. Also man dachte, sie sind Gastarbeiter und gehen dann wieder. Ja. Ich denke in erster Linie, das, was ich schon aktiv gemacht habe, die Sprache ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also das wurde damals vom Landratsamt bezahlt. Das wird ja auch immer wieder betont. Aber das ist die eine Seite, das Angebot. Die andere Seite ist aber auch, dass die Gäste dieses Angebot auch annehmen müssen. Und das kann natürlich auch verpflichtend sein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Andererseits, nur durch Zwang wird man auch nicht so viel erreichen. Was man sicherlich auch sagen kann, ist, dass wer hierher kommt, hat sich unserem Grundgesetz unterzuordnen. Ganz eindeutig. Und ich meine, dieses wurde ja auch sogar auf Arabisch verteilt vor einigen Monaten, wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest irgendein Text wurde damals verteilt, und da gibt es auch gar keine Debatte. Das sollte allen klar sein. Und ich denke auch, da sollten wir, also ich persönlich, ich denke, da gibt es auch andere, die da komplett anders denken, aber ich würde auch sagen, da soll man nicht mit Trauma und sonstigen Ausreden versuchen, diese Taten zu entschuldigen. Das ist unentschuldigbar, und das sollte sowohl bei diesen Tätern härter bestraft werden, auch im Sinne von, dass die Abschiebungen letztendlich durchgeführt werden, eventuell auch schon bei Abstrafen auf Bewährung, aber eben auch in Deutschland. Nur ist das alles sehr schwierig. Ja. Das haben wir ja nun auch schon in den vielen Nachrichtensendungen mittlerweile gehört, dass das Abschieben nicht einfach ist. Man kann nicht einen Menschen abschieben, zum Beispiel, wo ihm die Todesstrafe droht oder in ein akutes Kriegsgebiet. Zum Abschieben gehört auch, dass das Land, in das abgeschoben wird, dem zustimmen muss. Mhm. Also es sind schon viele Hürden zu nehmen, das ist alles nicht so einfach. Auf jeden Fall wird es eine große weitere Debatte geben und alle Politiker sind jetzt wach geworden, glaube ich auch, dass ja, noch mehr geschehen ist. Leider durch so ein Ereignis. Immerhin. Genau. Ja. Und bald gibt es auch wieder Wahlen, sowohl Landtagswahlen als auch schon später die größeren Wahlen. Ich denke, da muss jetzt eine klarere Linie gefahren werden und auch kommuniziert werden. Gut. Ansonsten laufen wirklich viele Wähler ab zu rechtsextremen Parteien wie der AfD und anderen. Genau, richtig. Die Gefahr besteht. Ja. Lieber Benedikt, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Bitteschön, ebenso. Dankeschön, tschüss, ciao. Wieder ein Tschüss. So ihr Lieben, solltet ihr gerade mal durch die Kanäle zappen. Wir sind wieder da, wir sind live wieder da und ja, ab heute läuft die Sendung auch wieder jede Nacht, so wie ihr das gewohnt seid. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für die vielen, vielen netten Wünsche und Grüße eurerseits. Weihnachtsgrüße, Neujahrsgrüße und Geburtstagsgrüße und Wünsche. Ich hatte ja direkt zu Beginn der Weihnachtspause Geburtstag und es gab auch viele schöne Sachen, die ihr mir geschenkt habt und stellvertretend will ich mal eine Sache hier präsentieren, die ich doch sehr, sehr schön finde. Das ist ein, ich erkläre das mal für die Radiozuschauer, Radiozuhörer. Das sieht aus wie ein Bilderrahmen, ist auch ein Bilderrahmen. Und in diesem Bilderrahmen ist irgendwie eine Birne eingebaut, sehr professionell. Und wenn man das dann anmacht, dann blinkt das oder man kann es auch starr schalten und vorne auf dem Glas steht, mit dir wird man zum Nachtfalken. Eins läuft domian@wdr.de und unsere Telefonnummer. Ist doch süß, ist doch sehr nett, oder? Leider weiß ich nicht genau, von wem es kommt, denn es gibt keinen richtigen Absender. Es gibt nur eine kleine Karte, da steht lieber Domian. Die Nacht erscheint gar nicht so dunkel, wenn man die Sterne sehen kann. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Liebe Grüße, Lisa. Lisa, wie immer du auch mit Nachnamen heißen magst. Sehr nett. Ich habe mich sehr gefreut. Und dieses hier stellvertretend für all die vielen netten anderen Aufmerksamkeiten eurerseits. So. Jetzt machen wir weiter mit der Elisabeth. Und die Elisabeth ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Elisabeth. Ich wünsche dir noch ein gutes neues Jahr. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Und mir tut es wahnsinnig leid, dass du tatsächlich Ende des Jahres aufhörst. Komm, wir reden da noch gar nicht drüber. Dann vergessen wir es bis dahin. Ja, so schnell geht ein Jahr vorbei. Das stimmt allerdings, ja. So, du hast dich gemeldet heute. Ja. Zu welchem Thema? Ja, wie schwierig es ist, als geschiedene 68-jährige Frau noch einen Partner zu finden. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Wie lange suchst du schon? Ja, intensiv suchen tue ich eigentlich nicht. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren geschieden, habe zwischendurch auch immer wieder mal Partner gehabt. Aber je älter man wird, desto schrulliger werden auch die Partner. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Wo versuchst du denn, Männer kennenzulernen und wie? Ich schalte eigentlich immer nur Anzeigen über die Tageszeitung. Ah ja. Das ist dann im hiesigen Raum. Was steht da in dieser Anzeige drin? Hast du die so im Kopf auswendig? Die ich schalte? Ja. Ja. Ich sage, nenne mein Alter, dass ich einen Partner suche, der Gemeinsamkeiten mit mir hat, nenne meine Hobbys, meine Aktivitäten, ja. Ich mache, bin ehrenamtlich seit über 25 Jahren tätig. Wie alt sollte er sein? Das lasse ich offen. Also von 20 bis 80? Ach nee, also älter als meine Kinder sollte er schon sein. Okay, verstehe. Also die Anzeige ist eine normale Anzeige, keine ja, besonders natürlich. Abgedreht. Nee, was melden sich für Männer dann? Unterschiedlich. Das ist also der Mann, der eine einfache Frau sucht, dem die Hausarbeit schwer fällt, der noch einen schönen Garten hat, der gemacht werden muss. Ach so, da soll die Frau mal richtig ran zum Ackern. Ja, hallo. Ja. Da braucht er dann eine Putzhilfe und einen Gärtner oder sonst was, aber keine Partnerin. Die sortierst du schon mal raus? Ja, auf jeden Fall. Was gibt es noch für andere? Dann kommen die anderen, die auch sehr gut rüberkommen, mit denen man sich dann auch trifft. Mhm. Die dann die Kellnerin anfauchen, wenn es ans Bezahlen geht. Nein, ich hatte aber nur einen Kaffee. Ach du je. Ja. Dann wäre bei mir schon unten durch. Ja, der war aber hallo, sowas von los. Ja, es ist leider Gottes, es fällt mir also in den letzten 2-3 Jahren verstärkt auf, alle, die etwas älter sind oder mein Alter haben, der Geiz, wird immer schlimmer. Ehrlich? Ja. Der Geiz, das fällt dir besonders auf, ja, dass die alten Knacker geizig sind. Ja, den Kaffee kriege ich zu Hause billiger. Habe ich auch schon mal gehört. Da sollte man doch eigentlich meinen, wenn die Leute älter sind, dass sie auch ein bisschen großzügiger werden. Ja, großzügig in dem Sinne, dass sie dicke Autos kaufen. Also sie haben schon Kohle. Und so mit über 70, also da kriege ich ja schon... Also dafür würde ich mich nicht mit reinsetzen. Also dafür ist dein Geld da. Ja, also auf jeden Fall. Arm sind die nicht. Nein. Aber knauserig in so Kleinigkeiten. Sicher. Aber hallo. Finde ich ja zutiefst unsympathisch. Das ist sowas von unsympathisch. Sowas lernt man auch im Urlaub kennen. Eigenartigerweise auch die alleinstehenden Herren fahren in Urlaub und leisten sich nichts, schimpfen über alles. Mhm. Die Brötchen sind nix, der Kaffee ist da nix und das ist, nein. So über den Daumen, wie viel hast du jetzt schon beschnuppert in den letzten Jahren? Ja, also wie gesagt, ich mach's nicht immer. Also reden wir jetzt so von 10 Männern oder von 5? Die letzten 2 Jahre, sage ich mal 4. 4? Ja. Und nix? Briefe bekomme ich reichlich. Das ist ja das Eigenartige, aber ich sortiere die ja vorher schon aus. Gab es denn auch schon mal einen, mit dem du dich zweimal zumindest getroffen hast? Ja, es gab auch schon jemanden, mit dem ich auch eine Beziehung eingegangen bin. Oh. Das ist aber schon 10 Jahre her. Ja gut, das ist länger her dann. Ja, das ist 10 Jahre her und der ging dann in Pension und der wurde genauso geizig. Wie der in Pension war, war der nicht mehr zu ertragen. Ist ja gar nicht... zu glauben, was Doch, hat das? Das ist zu glauben. Das musst du mir glauben. Ja, ich glaub's dir schon, natürlich. Ist so. Ja, klar. Das ist so. Ich versuche mir das zu erklären, woher das kommt. Ja, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt. Je älter die werden, vielleicht denken die an die Nachkriegszeit, um alles zusammenzuhalten, für wen auch immer. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt schon so eine ganze Menge schlechte Erfahrungen mit den Kerlen gemacht hast, warum suchst du noch, Elisabeth? Nein, oder warum möchtest du noch? Ja, möchte so einen Partner zu haben, mit dem man was teilen kann. Mhm. Mal ins Konzert gehen, mal in Urlaub schön zu fahren, das alles mit jemandem zu teilen. Wie wichtig ist dir Sexualität? Im Augenblick überhaupt nicht. So, dann könntest du das, was du gerade gesagt hast, ja auch mit einer guten Freundin haben. Ja, gute Freundin habe ich. Ja. Die kriege ich nicht hinterm Sofa vor. Für nichts. Nein. Das heißt, die Kerle sind geizig und die alten Mädels sind zu träge. Es ist ganz, ganz traurig. Mann. Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich denen zu nicht so altbacken wie die Mädels geworden. Andererseits gibt es ist schlimm. Andererseits gibt es mittlerweile so viele ältere Leute, die so aktiv sind. Ja, ich höre das ja auch im Radio. Letztens ich höre ja immer samstags morgens im WDR 4, früher hieß das in unserem Alter und jetzt heißt das ja anders, da war das genau das gleiche Thema. Und da gingen ja viele Senioren übers Internet suchen und da habe ich ja die reinsten Horrorgeschichten gehört und das mache ich überhaupt nicht. Also das tue ich mir gar nicht an. Gehst du denn auch? Weil man da belogen und ach nee. Ja, ja, ja. Also der Bildschirm ist geduldig und was man da schreibt, kann man eh nicht kontrollieren und nicht nachvollziehen. Bist du eine Rheinländerin? Halb. Ich höre so ein bisschen am Singsang. Ja, ich bin ich bin ja hier groß geworden. Ja. Mein Vater ist aus Hessen. Also deswegen, ich kenne ein bisschen hessisch. Ja, deswegen wollte ich fragen, die Rheinländer sind ja nun sehr offen und gehen auch nach draußen. Gehst du auch öfters mal alleine raus? Ja, sicher. Ich mache nur alles alleine. Ich fahre jetzt auch wieder im April alleine in Urlaub. Ja. Ja, ich meinte auch so mal einen Kölsch trinken alleine irgendwo. Machst du das auch? Ist schwierig hier. Ist ganz schwierig, weil ich, wie gesagt, in der Öffentlichkeit stehe. Ach so. Im Verein hier seit, und das wird man sehen, wenn ich dann da irgendwo irgendwas. Dann wiederum denke ich mir, wenn du sagst, du fährst alleine in Urlaub, eigentlich ist der Urlaub doch auch ein guter Punkt, wo man sich treffen könnte. Auf jeden Fall. Aber eigenartigerweise, ich fahre ja jedes Jahr alleine in Urlaub, sinnigerweise habe ich dann immer Anschluss an ein Ehepaar. Ja, ja. Wohin geht's? Wohin geht's denn? Jetzt im April nach Mallorca. Ja. Cala Major. Also. Super. Ja. Das ist wirklich super. Ja, klar, ich mach das. Wieso, wenn ich das fragen darf, sagtest du gerade, Sexualität interessiert dich nicht mehr so? Ja, nicht direkt. Mhm. Es gibt Männer, die da direkt mit reinfallen, raus. Die habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Genau. Ja. Ja, da kommt es auch nicht zum Kaffee. Auch noch nicht mal zu einem Wasser. Da bin ich ja schon weg. Ja, hallo? Also die gibt's auch, die wirklich gleich auch, zur Sache wollen und nicht lange fackeln. Und oder die das nicht im Brief schreiben. Ich bekomme ja dann die Briefe, die das nicht im Brief schreiben. Aber dann, wenn sie mich sehen, sagen, also, ich bin ja noch gebunden, aber so für so ein paar Stündchen so zwischendurch mal, Also wenn ich es recht verstehe, suchst du einen guten Typ, mit dem man viel in der Freizeit gemeinsam machen kann. Wenn sich daraus eine Liebesaffäre, auch eine Erotik ergeben würde, wärst du dem auch gegenüber aufgeschlossen. Ja, selbstverständlich, was sich ergibt. Ja. Meine Güte, alles kann, nichts muss, ist meine Devise. Mhm. Ich bin gesund, ich bin fit, ich laufe, ich muss jeden Tag meine Stunde, zwei durch die Natur gehen, sonst bin ich krank. Ich wandere in den Bergen noch. Ich war auch noch immer in den Bergen im Herbst. Ich kann nur hoffen, dass dieses Mal auf Mallorca dir doch jemand sehr Nettes begegnet. Ich habe das Gefühl, ich denke mir das. Vielleicht dass ist das Jahr 2016 das Jahr genau, für mich wird. Das denke ich auch gerade, Elisabeth. Einer, der nicht geizig ist, der nicht gleich in die Kiste will mit dir und der dich nicht einfach nur als reine Machefrau haben möchte. Nee, also putzen kann ich zu Hause selber. Da brauche ich nicht woanders noch hin. Also, wir drücken dir mal alle zusammen die Daumen. Vielleicht hört es jemand und Du weißt ja, dass ich hier nicht ganz so kontaktbar bin. Nein, das darfst du nicht. Ja. Nein. Aber wir dürfen alle Daumen drücken. Das dürfen wir, ja. Toi, toi, toi. Alles Gute, Elisabeth. Für die nächsten Monate noch. Und ich werde öfters dabei sein. Das freut mich sehr. Alles Gute, Elisabeth. Alles Gute für dich, Dorian. Tschüss. 0800 220 50 50 Freie Themennacht. Heute, wir sind wieder da, live, jede Nacht hier im Radio und auch im WDR Fernsehen. Morgen übrigens im WDR Fernsehen recht verspätet, nämlich um 1.23 Uhr erst. Aber bei 1 Live fangen wir pünktlich an. Hier ist Stefan. Stefan ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domian, grüß dich. Hallo, Stefan. Was ist dein Thema? Eine sehr lange Geschichte, aber ich will sie kurz fassen. Ich habe eine Frau kennengelernt hier in Düsseldorf. Dann sind wir nach Rotterdam gezogen, dann sind wir nach Chicago gezogen und dann, hat sie mich dort auf die Straße gesetzt und ich bin eigentlich ein erfahrener Projektmanager und... Stopp, ich frage mal dazwischen, sonst geht's in Vergessenheit. Ja, warum nach Rotterdam, warum in die USA gezogen? Also Rotterdam, da hatte sie einen super Job. Und ich konnte von Rotterdam aus für eine Düsseldorfer Firma arbeiten. Und dann beruflich auch in die USA. Genau, und beruflich ging es dann für sie in die USA. Und sie hat mir vorgeschlagen, so von wegen, du kannst da dann Catering Service irgendwie aufarbeiten, weil ich liebe Kochen und ich bin zwar Projektmanager für IT-Services, aber ich liebe Kochen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht können wir das machen. Sie hat gesagt, komm mit in die USA, dann kannst du vielleicht das und das machen. So meintest du das. Genau. Was hat sie denn eigentlich beruflich so Spannendes gemacht, dass sie so in der Welt herumkam? Sie ist bei einer sehr bekannten Kaugummifirma. Also der Name sollte ich nicht nennen, glaube ich. Nee, ist auch völlig wurscht. Und da ist sie Managerin oder irgend sowas. Und da ist sie Top-Managerin, macht $400,000 im Jahr und ja. So, was und ich habe erstmal gar nichts verdient, ne, weil ich hatte erstmal keine Arbeitsgenehmigung, musste ein Jahr drauf warten und ja, dann lief unser Leben so ein bisschen auseinander. Also also sie hat in diesem Jahr in den USA schon $400,000 verdient. Ja, ja. Du hast nichts verdient. Gar nicht. Weil du nicht in deinem Beruf arbeiten konntest und mit dem Catering, das funktionierte auch nicht so recht. Nein, nein, weil ich durfte ja nichts arbeiten. Ach so. Das war ja, aus, ne, weil, arbeitsrechtlichen Gründen. Also, ja, genau. Es brauchte so circa ein Jahr, bis ich überhaupt eine Arbeitsgenehmigung bekam. Was hast du in diesem Jahr gemacht? An Konzepten gearbeitet, an, ja, Karten gearbeitet, an allen möglichen, aber halt immer nur an Computerarbeit zu Hause. Mich um die Katzen gekümmert, den Haushalt gekümmert. Und ja, ich wollte sagen, man könnte auch sagen, ist auch völlig wurscht, das war ja genug Geld da für euch beide. Ja, theoretisch ja. So, und dann hat sie dich fallen lassen? Ja, hat sie. Wann, um es zeitlich einzuordnen, wann war das, dass sie dich fallen hat lassen? Das war vor anderthalb Jahren. Ja. Warum, hat sie gesagt, kein Bock mehr? Genau. Also dann wurde ich, dann hatte ich endlich mal eine eigene, wie soll man sagen, eine eigene Bude auf dem Weihnachtsmarkt in Chicago, wo ich halt Würstchen verkauft habe und sonst was. Ne? Da habe ich endlich eine Genehmigung bekommen und habe mir da echt den Hintern aufgearbeitet und ja, bin dann am Schluss, nachdem das Ding geschlossen wurde, ins Krankenhaus eingeliefert worden und war erstmal für 3 Tage im Koma. Wie? Warum? Warum bist du ins Krankenhaus eingeliefert worden? Ja, ich war platt. Also es ging gar nichts mehr, weil ich habe kaum gegessen und genau, ich war super erschöpft. Aber dann fällt man doch nicht gleich ins Koma. Doch. Doch, ich also du warst, so, gefallen, du ja. warst so schwer erschöpft, dass du ins Koma gefallen bist. Genau. Und dann bin ich aufgewacht und dann saß sie neben meinem Bett und ich dachte mir so, hey, toll, sie ist da. Und dann hat sie mir direkt die Scheidungspapiere übergeben. Ja, und die sollte ich nur unterschreiben und dann war's das. Das hat sie dir gesagt, nachdem du quasi gerade aus dem Koma aufgewacht warst? Genau. Das ist natürlich sehr mitfühlend und sehr menschlich. Ja, das war eher unmenschlich. Naja, aber das war jetzt gerade ironisch gemeint. Ja, ich weiß. Ja, ja, klar. Warum? Wie hat sie es denn begründet? Ja, also sie hat sich entschieden, dass wir uns auseinandergelebt haben und kann das sein, ja, dass du ihr nicht den Laufpass gegeben. Kann das sein, dass du ihr nicht erfolgreich genug warst, wenn sie so erfolgreich war? Ja klar, ich meine, sie hat 400.000 gemacht und ich habe gerade mal irgendwie ein paar Tausend über den Weihnachtsmarkt da gemacht und weil ich habe halt erstmal angefangen und gestartet, nachdem ich ein Jahr lang warten musste, wie lange ich irgendwas tun durfte. Wie lange insgesamt warst du mit dieser Frau zusammen? Knapp 3 Jahre. Und ihr wart, das hatte ich am Anfang nicht richtig verstanden, ihr wart richtig verheiratet. Genau. Ja. Genau. Also ich habe sie in Düsseldorf kennengelernt und sie hat mir die ganze Zeit die Pistole auf die Brust gesetzt, so von wegen heirate mich, heirate mich, heirate mich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann nachgegeben und gesagt, okay, dann ich wollte eigentlich nicht heiraten, aber ich dachte mir, okay, ja, du liebst die Frau und von daher, ja, springst mal über deinen Schatten und heiratest die Frau. Jetzt ist das Ganze. Und dann haben wir sowohl in Düsseldorf geheiratet als auch in Austin, Texas. Jetzt ist das Ganze ein Jahr her, ein gutes Jahr her. Du bist dann zurückgekommen wieder aus den USA, davon gehe ich aus. Genau, weil eine gute Freundin von mir, nachdem ich auf der Straße schlief, hat mir ein Ticket spendiert. Ich habe das nicht verstanden mit der Straße schlafen. Wer schlief auf der Straße? Ich. Du schließt in Amerika auf der Straße? Ja. Das heißt, sie hat dich so brutal... 3 Monate. Das heißt, ja, obwohl sie... Moment. Die hatte so viel Kohle, hat dich einfach abserviert und aus der Wohnung geschmissen. Ja klar, ich meine, die ist dann von dem Park, wo wir gewohnt haben, ist die Downtown gezogen in ein sehr, sehr nobles Hochhaus und ja, wohnt dann dort für eine Miete von ungefähr $6,000. Im Monat? Ja, im Monat. So, ja. Und dann warst du von heute auf morgen obdachlos in Amerika? Genau. Also meine Vermieter, die waren sehr, sehr freundlich, aber die sagten halt auch irgendwann so, ja, also wir brauchen die Wohnung ja auch wieder und wenn du keine Miete zahlen kannst, dann geben wir dir jetzt noch ein paar Wochen und dann musst du halt gehen. Und ja. So war es auch. Ja, und so war es auch. Und dann habe ich direkt im Park gegenüber auf der Straße geschlafen und ja, wurde da 3-mal überfallen. Mhm. Das war auch sehr spannend. Einmal eine Knarre im Kopf, aber... Aber nur hattest... Das ist dann aber noch glimpflich abgegangen, der Überfall. Ja. Ja. Also ich wurde ja überfallen und da ich kein Geld dabei hatte, konnten die nichts holen. Aber der eine Typ, also der Chef von einer Gang... Der war extrem sauer, weil ich nichts dabei hatte und hat mir direkt einen Revolver in den Kopf gehalten und also seine Kumpels, und das waren insgesamt 5, also 4 von seinen Kumpels haben gesagt, drück nicht ab. Mhm. Und er hat mich abgedrückt. So, mein Gott, was für eine Situation. Nicht hier. Ja. Ja, und da habe ich mir das erste Mal Pipi in die Hose gemacht, Ja, das kann man auch gut verstehen. Woher hattest du denn dann das Geld für einen Flug zurück nach Deutschland? Also ich hatte immerhin noch, also ich hatte ja keine Möbel mehr, kein gar nichts mehr. Ne? Mhm. Ich hatte nur einen Laptop und ein iPad, was mittlerweile auch kaputt ist. Aber ich hatte meinen Laptop in einem Rucksack dabei und das habe ich bei einem Freund in der Bar abgegeben. Mhm. Und dann bin ich regelmäßig morgens in die Bar gegangen, um meine E-Mails zu checken. Mhm. Und dann habe ich halt meine Freundin Andrea geschrieben, so, ja. In Deutschland? Was ist passiert? Genau, in Deutschland. Mhm. Mhm. Sie war eine Mitarbeiterin von mir und ihr Mann ist, ja, ein großes Tier irgendwo in irgendeiner Firma, keine Ahnung. Ach, und die haben das dann spendiert? Sie ihn halt bekniet, so von wegen, komm, wir zahlen ihm jetzt den Flug. Und dann haben die da 1.000 Euro investiert, um mich hier zurückzuholen. Wie geht's dir denn heute, Stefan? Es geht, ja. Bist du irgendwie beruflich tätig? Ich gebe momentan Nachhilfe. Das ist ganz schön. Also, ich. Für was? Ich unterrichte 3 Schülerinnen momentan in Englisch, Mathe und Deutsch. Also größtenteils Englisch, aber Mathe und Deutsch ist eben die andere und ja. Das heißt, du kommst so einigermaßen jetzt über die Runden und hast auch wieder eine Wohnung hier. Ja, geht. Also ja, ich habe eine eigene Wohnung und ja, das Amt. Hast du denn von der Frau nochmal von deinem nichts gehört? Nein, gar nicht. Aber die Scheidung. Aber die Scheidungsformalitäten. Seid ihr mittlerweile geschieden? Wir sind in den USA geschieden, aber Deutschland noch nicht. Und das ist mein Problem. Also, ich brauche ihre Unterstützung dafür, dass sie, da halt mitspielt. Ne? Ich muss mal jetzt fragen, da habe ich gar keine Ahnung von. Wenn die so viel Kohle hat, ihr seid ganz klar verheiratet, nach deutschem Recht, muss die dich denn nicht sogar irgendwie unterstützen? Theoretisch ja. Ich bin nur kein Scheidungskrieger. Also ich mag das eigentlich nicht, dann von ihr Geld zu verlangen. Ah, aber das heißt, du bist ja eventuell hältst dich vornehm zurück. Ja. Weil ich bin ein sehr sensibler, zurückhaltender Mensch und Ja. Mhm. Aber ich höre schon daraus, irgendwie wäre dir recht, wenn die ganze Sache endgültig abgeschlossen wäre. Ja, klar, natürlich. Mhm. Und wäre auch eventuell gut, wenn sie mir vorübergehend ein bisschen Geld geben könnte, aber ich glaube, da wird sie sich extrem dagegen wehren. Was hast du für dich aus dieser dramatischen Geschichte gelernt? Heirate niemals mehr irgendjemanden. Ja, gut, Entschuldigung, das war jetzt schwer ironisch. Ja, ja, okay, aber das hätte dir auch passieren können. Also ich bin offen für Beziehungen nach wie vor, aber im Moment gar nicht. Das hätte dir auch passieren können mit jemandem. Das hätte dir auch passieren können mit jemandem, mit dem du nicht verheiratet warst. Du hast dich ja offensichtlich fulminant in dieser Person getäuscht. Ja. Oder die hat dich getäuscht. Ich war hier in einer Bar um die Ecke und da haben mich zwei Frauen total angemacht und dachten sich, ja komm, den nehmen wir jetzt mit nach Hause. Und habe ich gesagt, nee, sorry. Mhm. Ich meine, das geht nicht. Also überhaupt nicht. Stefan, ich guck gerade auf die Uhr, wir reden schon ganz lange, aber es ist ja interessant, was du zu erzählen hast. Nein, keine Entschuldigung. Ich möchte dir anbieten, dass dich meine Psychologin, die Heike, nochmal anruft. Vielleicht können wir dir doch mit dem einen oder anderen Ratschlag noch ein bisschen unter die Arme greifen. Das wäre nett. Ja, ja. Das machen wir sehr gerne. Ich wünsche dir von Herzen, dass du noch mehr auf die Beine kommst, Stefan, und dass du nie wieder an so eine Frau gerätst. Nee. Das werde ich definitiv vermeiden. Alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, alles klar. Stefan, ich danke dir, bye bye. Tschüss. Okay, gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. 1.36 Uhr haben wir. Und hier ist der Frank und der Frank ist 55. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Somir. Hallo, Frank. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um den Tod von David Bowie. Wie hast du die Nachricht heute aufgenommen? Ich war geschockt. Ja, ich war auch geschockt, weil ich wusste überhaupt nicht, dass er krank war. Wusstest du das? Nein, ich wusste nicht. Das hat er wohl auch sehr geschickt hinterm Mantel der Verschwiegenheit, hat er das gehalten. Du hast ja nichts mitbekommen. Und zugleich hat er am 8., glaube ich, Geburtstag und hat gleichzeitig ein neues Album präsentiert. Genau. Und das war für mich also... Wir sind ungefähr gleich alt, Domian. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt bist du? Ich bin 57. Ja gut, dann kennst du die Geschichte. Ich habe mich seit 76 mit Bowie beschäftigt, weil da ging bei mir so los mit Rockmusik und weg von der ganzen Disco-Scheiße, die man da so gehört hat, Entschuldigung, mit Verlaub. Und der hat mich eigentlich durch mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Insofern war das echt ein Schock für mich. Es ist ja fast ein wenig gruselig, dass dieses letzte Album ist ja ein Vermächtnis. Ich habe heute nochmal so ein paar Ausschnitte aus den Clips gesehen. Habe ich auch. Es ist wirklich sehr, sehr finster, ja. Ja. Und das heißt, das Album ist entstanden in seinem Bewusstsein, dass er bald sterben wird. Ja, die Frage stellt sich, ja, ob er es wusste oder ob er es nicht wusste, aber es hört sich auf jeden Fall so an. Ich denke schon, dass er es wusste. Man sagt, dass er an einem Krebsleiden gestorben ist. Ja, ja. Das heißt, das wird sich schon vor einiger Zeit bemerkbar gemacht haben. Und er hat ja bis kurz vor der Veröffentlichung an dem Album gearbeitet. Ja, ja. Ja, also ich habe ein Bild von ihm gesehen, das war im Dezember und da habe ich mich auch schon ein bisschen erschrocken, weil der sah nicht mehr so aus wie mein David Bowie, weil der war wirklich, war auch hier in Essen, 78, mein erstes großes Konzert, Stage David Bowie 25er, das war schon preiswert und war toll. Und er hat wirklich, ich muss sagen, weil er hatte wirklich eine charismatische Ausstrahlung. Also kann man nicht anders sagen. Hast du ihn schon mal selber auch live gesehen? Na, ich hatte hier im WDR eine zufällige Begegnung sogar mit ihm. Wow. Aber ja, nichts Besonderes. Wir standen vielleicht so 2-3 Meter voneinander entfernt. Er ging an mir vorbei in ein Studio, wo er ein Interview geben sollte oder wollte. Ja. Wir haben uns nur angeguckt und kurz gegrüßt, aber natürlich nichts gesprochen oder dergleichen. Er hat gestrahlt, oder nicht? Ja, ich war, das ist schon sehr lange her. Ich bin vor Ehrfurcht im Boden versunken, als plötzlich David Bowie vor mir stand. Ja. Ich kann das gar nicht mehr so sagen, wie er gewirkt hat. Das war halt für mich ein Weltstar. War ja auch ein Weltstar. Ja, ja. Gerade in den späten 70ern, frühen 80ern war der toll, ja. Und der hat ich habe selber auch schon ein paar Bands gespielt, also, und er ist nicht unmaßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ich selber auf einer Bühne stehen wollte. Ich habe auch zwar einen kleinen Rahmen, aber wir haben auch in Bochum in der Zeche gespielt und Schlag mich tot. Aber ich wollte nur sagen, das hat mich tief getroffen, dass der Junge verstorben ist. Kannst du sagen, in ein paar Sätzen, was die Faszination bei dir ausmacht, die Faszination David Bowie? David Bowie, ganz klar. Es war auch die Zeit 70er, 80er. Wir haben uns Kajal in die Augen geschmiert und wollten alle irgendwie so sein wie David Bowie. Mhm. Dieses Androgyne, dieses Unantastbare, das hat ihn irgendwie in meinen Augen auch so zum Helden gemacht. Der war auch für mich damals, mittlerweile nicht mehr, aber ich weiß, kein Mensch ist unsterblich, aber damals war es so, der war für mich irgendwie unsterblich, war wirklich ein Hero, ne, wie er so gesungen hat auch. Ne. Das war schon für mich, war ein Held. Also als ich das heute las, als ich aufgestanden war, hat es mich auch sehr schockiert, muss ich sagen. Total. Ich glaube, es schockiert einen immer, wenn man das bemerkt, dass so Stars, die einen das Leben lang begleitet haben und die man in gewisser Weise vielleicht sogar sehr verehrt hat oder man war fasziniert von diesen Stars, wenn die dann gehen, wenn die plötzlich sterben. Ist das immer ein Schock, als würde aus dem privaten Umfeld quasi jemand sterben? Ja, es kommt dann so vor, weil man sich so mit seinen Sachen beschäftigt hat und gehört hat und jahrelang, jahrzehntelang, du hast die Nummern gehört und dann hey, der David Bowie, der lebt und jetzt ist auch immer tot. Es ist schwierig. Vor allem, es häuft sich. Ja, es häuft sich. Ja. Erst Joe Cocker, dann jetzt Lemmy von Motorhead, David Bowie. Ja, das ist jetzt die Generation, die unsere Generation oder die etwas älter sind. Ja. Da wird die Luft dünner. Das ist so. Hast du einen Lieblingssong von ihm? Absolut. Nämlich? Station to Station. Ja. Kennst du die? Ja, klar. Ja. The Return of the Tin White Duke. Hammer. Hammer, Frank. Das war unser Gedenken heute an David Bowie. Danke, dass du angerufen hast. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Frank. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Tim. Tim ist 20. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tim. Was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, also ich hatte letztes Jahr zwei Niederschläge in meinem Leben. Mhm. Ich habe beide Elternteile verloren. Mhm. Beide Elternteile, wie kam das? Ja, also meine Mutter hatte Leberkrebs und hatte aber die richtige Behandlung gehabt und die Ärzte hatten eigentlich gesagt, dass der Krebs sich zurückzieht wieder. Mhm. Und dann ist sie nachmittags in ihrem Sessel ohnmächtig geworden und man hat sie dann versucht zu reanimieren und dann kam Blut aus dem Mund. Also, und der Arzt hat dann gesagt, die Leber ist geplatzt und innerlich verblutet. Ja. Also, dass das ganz plötzlich kam. Ja. Und bei meinem Vater war das so, also der hatte eine unheilbare Lungenkrankheit. Mhm. Und dann hatte eigentlich noch 25%. 25% Lungenvolumen. Genau. Ja. Mhm. Und er hatte wohl schon längere Zeit ein Herzproblem, aber das hat komischerweise kein Arzt gesehen, wo er immer komplett durchgecheckt worden ist. Mhm. Ja. Und dann war ich mit dem abends einmal wach, die ganze Nacht, weil er so nervös war und nicht schlafen konnte. Und dann am nächsten Tag ist er von der Feuerwehr abgeholt worden und hat dann im Krankenhaus 45 Minuten Herzaussetzen gehabt und lag dann 3 Wochen im Koma, bevor er gestorben ist. Ist dein Vater nach deiner Mutter gestorben? Ja, 8 Monate danach. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, also ich habe 3 Geschwister. Wie alt sind die? Also meine Schwester, also eine Schwester ist 23 und mein Bruder, der ist 27 und die andere Schwester ist 34. Da bist du der Jüngste. Genau. Richtig. Wie alt sind deine Eltern geworden? Also meine Mutter ist 48 geworden. Und mein Vater ist 58 geworden. Das ist ja etwas ganz Ungeheuerliches, dass man beide Elternteile in so kurzer Zeit hintereinander verliert. Wie hast du das für dich empfunden? Wie empfindest du es heute noch? Also ich habe es ganz fürchterlich empfunden. Vor allem, also ich hatte auch, so, bei meiner Mutter hatte ich einen Suizidversuch bei mir selber versucht, danach, mit Schlaftabletten. Nachdem deine Mutter verstorben war. Du wohntest bei deinen Eltern noch zu Hause? Nee, also ich war in Berlin, weil bei mir alles drunter und drüber ging, um ein neues Leben zu starten. Und kurz bevor alles gut ging, und ich meine Ausbildung starten konnte, ist dann meine Mutter gestorben. Ja, und dann sollte ich runterkommen. Und wie weit habt ihr voneinander entfernt gewohnt? 600 Kilometer. Ah, 600, das ist natürlich eine weite Strecke. Ja, aber ich bin so regelmäßig besuchen gegangen. Und und also wo ich die Nachricht bekommen habe, dass meine Mutter gestorben ist, war es ganz schlimm. Ich habe bei mir zu Hause dann den Schrank auseinandergetreten gehabt, weil ich das nicht glauben wollte. Ja. Aber du bist dann wahrscheinlich sehr schnell dorthin gefahren zu deinen Eltern, oder? Ja, also ich bin dann direkt mit dem Bus runtergefahren. Und hast du dich von deiner Mutter, von deiner toten Mutter verabschieden können? Nein, das konnte ich leider nicht. Warum? Also weil meine Schwester war zu schnell damit und sie wurde dann verbrannt. Also schneller, als ich unten war. Ach. Ja. Und aber du bist doch wahrscheinlich, deine Mutter ist an einem Tag gestorben und du bist doch bestimmt am nächsten Tag hingefahren. Oder wie ist das abgelaufen? Ja, ich musste erst der Schule Bescheid geben und dann musste ich das Ticket buchen und das hat dann 3 Tage gebraucht. Und in diesen 3 Tagen war deine Mutter schon verbrannt? Ja, also sie wurde schon in Leichenschauhaus überführt. Dadurch, dass die innerlich verblutet ist, war der Körper schon, also er hat schon diese Leichenspuren gehabt. Und da musste man sie verbrennen. Ja. Weil der Anblick dann nicht mehr gut war. War das denn bei deinem Vater dann anders? Hast du ihn noch mal gesehen? Ja, bei ihm habe ich ihn gesehen. Also die erste Nacht habe ich Bescheid bekommen, dass er diese oder die nächsten 2 Nächte versterben wird, weil es dann schlimmer geworden ist, seine Werte. Und hab dann nach dem Anruf bin ich ja dahin gefahren und nach dem Besuch habe ich einen Krampfanfall bekommen, bin ins Krankenhaus selber gekommen und hab dann am nächsten Tag, also um 4 Uhr morgens, den Anruf bekommen, dass er verstorben ist. Mhm. Und bin dann dorthin gegangen und habe ihn dann im Sarg liegen sehen. Mhm. Ja. Du warst an dem Vortag nicht zusammen in der Wohnung von deinem Vater? Nee. Nee. Mhm. Nee. Wie sehr stehen dir denn jetzt in dieser schweren Zeit deine Geschwister bei? Also es war anfangs mit meiner, also die zweitälteste war es schwierig, anfangs. Mhm. Aber jetzt regelt sich das wieder. Jetzt, und meine andere Schwester, also sie hat ja eine andere Mutter als ich, aber wo mein Vater gestorben ist, hat sie mir am meisten geholfen. Also sie hat gesagt, du kannst zu mir kommen, mhm, und wir schaffen das zusammen, dass wir gemeinsam trauern können. Wieso war das schwierig mit der anderen Schwester? Weil wir uns auch gestritten hatten, weil von meinem Vater die Schwester wollte keiner Bescheid geben. Mhm. Und wir haben ihr, also ich habe ihr trotzdem dann Bescheid gegeben, beziehungsweise also, meine Schwester. Also so Kleinigkeiten letztendlich deswegen habt ihr euch gestritten. Wer was tun soll oder so, was natürlich schlimm ist in der traurigen Situation, sich dann überhaupt wegen solcher Geringfügigkeiten zu streiten. Genau, also es war eigentlich am Tag der Beerdigung war es am schlimmsten, weil es gab also meine Tante, die hatte auch viel Blödsinn gebaut, die hat auch unsere Familie sehr diskriminiert und terrorisiert. Und an dem Tag galt es eigentlich nur, meinen Vater zu beerdigen, dass er in Ruhe beerdigt werden konnte. Mhm. Und meine Schwester hat mich dann, also die Jüngste hat mich dann weggestoßen, wo ich sie umarmen wollte. Mhm. Wie schön. Ja. Und jetzt sind einige Monate vergangen seitdem. Ja. Ja. Kannst du so für dich formulieren, wie dein jetziger Zustand ist, wie du dich fühlst? Das ist ja, also ich bin selber gerade heute in einer Psychiatrie gekommen, mhm, weil ich die letzten 3 Tage nur noch Albträume gehabt habe. Das heißt, ich habe meinen Vater gesehen, dass er im Sarg liegt und wieder aufwacht, mhm, oder im Krankenhausbett auch aufwacht und ganz normal da sitzt und noch nicht mal Luftprobleme hat. Und das ist, weil ich einfach noch meine Trauer noch gar nicht richtig bearbeiten konnte. Das glaube ich. Habe ich die Trauer sozusagen im Traum. Mhm. Hast du dich denn heute selbst einweisen lassen in die Psychiatrie? Ja, also ich wollte eigentlich heute, hatte ich vor gehabt, mit dem Bus wegzufahren, und meine Schwester ist ja Gott sei Dank so hartnäckig und fragt nach, warum auf einmal. Mhm. Und dann habe ich mir, also ich habe mich geäußert, dass ich Suizidversuch hatte. Ich verstehe. Und das heißt, da ist eine akute Gefahr der Selbsttötung schon gegeben, weil du so traurig bist. Ja, richtig. Also insofern finde ich die Entscheidung sehr gut, Tim, dass du in der Psychiatrie bist. Ich bin sicher, dass du da gut aufgehoben bist. Mhm. Und ich möchte dir jetzt auch anbieten, dass du jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen kannst. Da habt ihr Zeit, und da könnt ihr auch nochmal eingehend über alles so reden, und sie wird dir sicher auch noch einige Tipps geben können, wie du mit der Trauer besser umgehen kannst. Mir tut das sehr leid, was dir passiert ist, und ich glaube, man kann das gar nicht ermessen, was für einen Schmerz du hattest und auch hast. Mir tut es sehr, sehr, sehr leid. Und ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft und viel Zuversicht, dass du aus dieser schlimmen Zeit einigermaßen herauskommst. Bald herauskommst. Ich möchte dich bitten, aufzulegen, Tim. Und die Heike, das ist heute Nacht meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute von ganzem Herzen. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Tim. Ja, tschüss. Und hier ist Manuela. Manuela ist 55. Guten Morgen, Manuela. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuela. Weswegen rufst du an? Wegen meinem Sohn. Er geht mir nicht arbeiten. Ja. Er muss arbeiten gehen. Wie alt ist er? 33. Er geht nicht arbeiten? Er geht nicht arbeiten, nein. Das war das ganze letzte Jahr schon so. Ich habe da massiv Probleme. Ich habe schon gesagt, also ich wundere mich selber, für mich selber, dass ich noch so viel Kraft und dass ich auf der Beine stehe hier. Das ist ein Wunder, dass ich noch nicht zusammengebrochen bin. Er fängt jetzt wieder an. Er am 4. hätte arbeiten gehen müssen, krank, jetzt 2 Tage Urlaub. Er geht nicht, er muss arbeiten gehen. Was hat er denn vorher gearbeitet? Er arbeitet in einer Behindertenwerkstatt in Lüdenscheid. So. Das heißt, er hat selbst eine Behinderung oder ist er? Er hat selbst eine Behinderung, eine geistige Behinderung. Er schnallt das erst. Er ist 33. Lass ihn mal jetzt vielleicht im Alter von 20 sein. Er schnallt das ein bisschen später. Ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, ich sage, hör mal zu, Junge, geh mir bitte arbeiten, die Gelder müssen hier stehen. Die Miete von dem muss hier stehen. Und wenn er nicht geht, ich fliege hier irgendwann raus, wenn sein Mietekind nicht steht. Er wohnt bei dir in der Wohnung oder mit dir zusammen in einer Wohnung? Ja, ja. Wir wohnen zusammen. Und du wohnst alleine mit ihm oder ist der Vater auch Nein, da? Nee, ich wohne alleine mit ihm. Der Vater hat seit Jahren schon nicht mehr. Seit über 20 Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu ihm. Wie war das denn so in den Jahren davor? Wie hat er sich da verhalten? Ich bin immer der Meinung, er hatte damals eine Freundin gehabt. Die sind nach Griechenland, also, ne, die Familie ist nach Griechenland zurückgegangen. Das war Maria und da ist er jeden Morgen regelmäßig gegangen. Und wenn es mir mal schlecht ging vom Kreislauf her oder so, dann habe ich gesagt, Junge, kannst du heute zu Hause bleiben? Nein, meine Freundin wartet. Da ist er auch gegangen. Arbeitest du? Und dann sind die weggezogen und dann fing das so langsam an. Ja, bist du berufstätig? Nein. Warum nicht? Ich hatte vor Jahren habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. So, und ich habe auch ein Gesundheitszeugnis, wo ich nur drin stehe, dass ich mit 3 Stunden am Tag arbeiten gehen kann. Was hast du denn früher gearbeitet? Ich habe im Versand in einer Firma gearbeitet. Ja. Nun kann man schwere Tätigkeiten und da habe ich mit dem Bandscheibenvorfall zugezogen, war auch zur Reha weg. So, und aus der Firma bin ich auch rausgeflogen. Aber man kann ja auch nach einem Bandscheibenvorfall irgendwie wieder arbeiten. Es gibt ja tausende von Menschen, die das hatten. Ja, aber ich darf nur 3 Stunden pro Tag und dann stehend wie auch sitzen, also wechselnde Tätigkeit nehmen. Das steht in meinem Gesundheitszeugnis drin. Mhm. Also ich von der AGE, die haben mich dort hingeschickt und dann ist ein Bericht geschrieben worden. Ich war jetzt erst im letzten Jahr wieder hin. Ja. Und keine Firma stellt mich an. Ich würde gerne gehen, arbeiten gehen. Ich habe auch Bewerbungen geschrieben und ich kriege nur Absagen. Okay, nochmal zu deinem Sohn, auf deinen Sohn zu kommen. Nun ist das sehr schwer zu beurteilen oder überhaupt zu urteilen. Der Junge ist geistig behindert. Also sind nicht normale Kriterien an ihn anzulegen. Man muss das doch berücksichtigen, dass er eben erkrankt ist. Dass er eine Behinderung hat. Ja, für mich ist sehe das hier auch, dass er eine Behinderung hat. Aber wenn man an andere Dinge nimmt, gerade was jetzt dieses Problem, was ich mit ihm habe, sieht er nicht. Aber wenn ich jetzt mit ihm zum Beispiel nur mal über Fußball, da kann er reden, da weiß er, wer wann, wo das Tor geschossen hat. Da ist er helle dabei. Nur, was die Sache angeht und ich das immer wieder anspreche, da sagt er, jetzt fängst du da schon wieder von an, lassen wir das Thema. Sagt er denn hier, Mama, du sitzt ja genauso faul rum, geh du erstmal arbeiten? Sagt er sowas? Nein. Wenn er das sagen würde, was würdest du ihm erwidern? Ich meine, er weiß ja, ich bin etwas älter, das hat der Gruppenleiter auch gesagt und das müsste er auch sehen. Ich bin etwas älter als er und er müsste arbeiten gehen. Also, ich glaube, es ist natürlich jetzt sehr schwer von außen zu beurteilen. Ich kenne deinen Sohn nicht, ich weiß nicht, wie schwer die Behinderung ist, inwiefern die Behinderung auch eine Erklärung dafür ist, dass er ja, das nicht. Ja, aber der Gruppenleiter schätzt ihn so ein, als wenn er ein 13-Jähriger ist und kein 33-Jähriger. Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Naja, siehst du, da haben wir es schon. Ja, ich sehe es anders, aber er versteht viele Sachen. Aber solltest du vielleicht dir doch nicht erstmal in die eigene Nase fassen, dass du versuchst, dass du aus dem Pötten kommst und dass du arbeitest? Und dann würde er gehen. So, den Gedanken habe ich ja auch gehabt. Aber viele sagen, nee, das ist es nicht, weil ich bin älter als er und er muss ja noch gehen. Ja, aber ich mein, du müsstest auch für ihn sorgen. Ich könnte ja auch gehen. Manuela, die Sendung ist vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, ja? Gut. So machen wir es. Bis gleich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live um 1 Uhr und im Fernsehen um 1 Uhr 23. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.